Polar. Hörspiel von Albert Ostermeier. Regie Ulrich Lampen. L'ascenseur pour l'échafaud. Embrasse-moi. Je t'attendrai à la terrasse du Royal Camé. Die Sonne. Comme d'habitude. Kann man sie anfassen? Quand tout sera fini. Er nimmt die leere Zigarettenschachtel, knüllt sie in seiner Faust zusammen, zündet sie an. Die Frau im Dunst auf dem meerblauen Papier fängt Feuer. Sie brennt. Tu prendras ta grosse voiture. Tu t'arrêteras en face. Je monterai à côté de toi. Er lässt sie fallen, hinab in die Schwärze des Aufzugschachts. Die Lichtstreifen der Stockwerkstüren, wie Streifen auf dem Asphalt in der Nacht, verwischt vom Regen. Jeder ihrer Schritte ein Fallen. Ein über die Straße, über die Streifen fallen. Die Autos fliegen an ihr vorbei, wie an der brennenden Schachtel. Die Stockwerke, der Fallwind in die Tiefe. Der Wind im Gesicht, der die Abwesenheit stärker macht. Den Regen kälter. Die Lichter zu fiebrigen Stimmen am Ohr. In der Erinnerung. Eine verlorene Melodie. Ein verlassenes Glas Martini. Der Sprung am Rand. Vous n'avez pas vu Monsieur Tavernier? Si, Madame, à midi, je l'ai fait son plein. Et ce soir? Non, vous n'avez pas. Eine Münze, die in der Spielhalle in den Automaten fällt. Das Glück hat keine zweite Chance. Es bleibt alleine zurück. In der Möglichkeit. Im Schatten des Zufalls. Vous n'avez pas vu Monsieur Tavernier ce soir? Non, Madame. Il n'a pas téléphoné. Non, Madame. Das Klirren der Eiswürfel in den Pausen vor den an das Unglück gewohnten Antworten. Ohne Blick. Wer wüsste mehr, als dass es zu Ende geht? Und die Sonne wird aufgehen, ohne dass du sie berührt hast. Sie berührt nur dich, die Nacht in dir, die noch immer durch die Straßen in dir Sackgassen läuft und ein Gitter mit den Schritten zieht, aus dem du dich nie mehr befreien wirst. Vous n'avez pas vu Julia ce soir? Non, ce soir je ne crois pas. Auf der Suche nach dem Echo der Verzögerung seiner fehlenden Schritte. Während er in der Luft hängt zwischen den Stockwerken, zwischen den Welten, zwischen einer Wahrheit und der anderen, zwischen den beiden Enden einer Geschichte, dem Faden der Erzählung, der ein Strick ist. Ein Enterhaken an dem Geländer über dem Straßenlabyrinth. Ein vergessener Strang, der sich immer fester um den Hals zieht, die Kehle abdrückt beim Sprechen und seine Zeilen zurücklässt auf der Haut. Einen Strich wie den Horizont, hinter dem die Sonne aufgeht. Wenn die Unschuld der Nacht im Tageslicht ihre offene Rechnung mit Schuld begleicht. Er musste ihn erschießen. Es war ja nur die Liebe. Als müsste sie alles entflammen. Fasst man sie an und kann sie nie fassen, nicht halten, nur an ihr verbrennen und wünscht, sie ausdrücken zu können wie eine Zigarette, bevor man sie zu Ende geraucht hat. Und raucht sie zu Ende. Und die Hitze bleibt in den Händen. Die Berührung. Das Licht springt an. Sein Gesicht blitzt auf im Spiegel der goldenen Tafel im Fahrstuhl. Mit den Zahlen ohne Gewinn. Sein Gesicht in Gold getaucht zwischen seinen unzähligen Fingerabdrücken auf den Knöpfen. Sein Handrücken fährt über das Kinn, die Bartstoppeln und wieder drückt er einen Knopf. Es geht nach oben, bevor der Aufzug die Richtung wechselt. Über der Straße. In seinem Café verschlingt er ein Croissant. Ich habe Hunger. Er nimmt den Telefonhörer, als wäre es seine Hand an ihren Wangen. Als würde sie gleich neben ihm erwachen. Hallo. Madame Carala, s'il vous plaît. Er wiederholt die Antwort des Fremden. Sie schläft da? Lassen Sie sie schlafen. Er ist müde. Nein, nein. Tot, müde. Sie hat er möchte in den Schlaf wie in ein schwarzes, stilles Wasser tauchen, in dem er und ihre beiden Züge verschwinden. Ineinander fließen. Er schließt die Augen. Gaston. Monsieur Tavion. J'ai faim. Vous me servirez un grand bol de café et plein de croissants à la terrasse. Je préviens la police. Oui. Sie lassen ihn nicht schlafen. Halten ihn wach. Die Schuld. Die Fragen. Ein Schmerz in den Schläfen. Nie wird er aufhören. Il y a longtemps que vous connaissiez le motel de Trappe. Je n'y ai jamais mis les pieds. On vous y a reconnu. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Die falschen Vorwürfe. Immer ziehen sie die richtigen nach. Sie. Où étiez-vous dans le... Je ne sais pas! Das Verhör. Nie wird es enden. Ich kenne sie nur flüchtig. Où étiez-vous dans la nuit de samedi à dimanche? Je ne sais pas. Eine Hand zieht das weiße Fotopapier durch das Bad. Das Bild entwickelt sich. Es kommt an die Oberfläche. Es wird der letzte Kuss sein. Polar. Finde dich zum Kotzen. Eine Zigarette glimmt auf dem Asphalt. Der halboffene Mund. Zum Kotzen. Er lächelt. Die Schaltmusik der überdrehten Gänge bis zum Ende der Straße. Die Sonne schminkt sich im Seitenspiegel für ihren Untergang. Das Mädchen. Der Leberfleck über ihrem Lippenbogen. Das unverbrauchte Pulver an ihren Wimpernspitzen. Sie schlägt die Augen auf. Was hat er gesagt? Die Laternen zünden die Schatten der Nacht. Schritte auf Glas. Die Schnitte in den Ledersohlen. Ein roter Schal um ein Brückengeländer. Gebunden für den gebrochenen Hals des Windes. Die Lufthydraulik hebt einen Wagen über die Bordsteinkante. Er liegt in der Badewanne und liest. Der Schaum wird zum Raureif der Bäume vor dem Zugfenster. Sie ist allein in dem Abteil. Es gibt keine Erklärung für die Liebe. Sie wischt ihren Hauch von der Scheibe. In einer Telefonzelle kratzt er mit einer Gürtelschnalle eine Nummer auf das Metall. Die Herzschläge im Kofferraum gleichen sich den Bodenwellen an. Durch den Nebel springt ein Reh. Ich werde dich mit einem Tuch berühren, wo ich dich küsste. Die Küste. Das Meer wartet auf den Zufall der Wellen. Ein Mantel fällt von den Schultern und bleibt in der Kälte zurück. Die Taschen voller Muscheln und Wechselgeld. In der Autobahnraststätte werden die Aschenbecher gewechselt und ein langer Tag beginnt. Als hätte er vergessen, was geschehen wäre. Un flic et son étoile. Chaque après-midi à la même heure, je commençais mon périple par la descente des Champs-Élysées. Voiture 8 à l'écoute, je vous le passe. Oui, où ça? On y va, je vous rappelle après. Ma tâche quotidienne commençait juste avant la nuit. Mais c'était beaucoup plus tard, quand la ville dormait. Il m'était vraiment donné de pouvoir l'accomplir. Der Mann vor dem Hotel breitet seine Arme und Beine aus, wie ein Stern für den Anbruch der Nacht. Keiner bewegt sich, bis auf den Wind. Er nimmt den Herzschlag unter dem Trenchcoat aus seinen Ärmeln mit zu den lockenden Lichtern der Kellerclubs. Verfängt sich in einem zerrissenen Brief auf dem Abflussgitter im Gehsteig und sucht zwischen den Menschen eine Hand, die sich zum Himmel streckt. Ein dumpfes Röcheln aus der offenen Beifahrertür. noch ein wie abwesender Zug des Kommissars an der Zigarette. Ein Wink für seinen Partner. Wagen 8 am Apparat. Voiture 8 à l'écoute. Je vous le passe. Ein kurzer Blick in ihre Augen. Dann geht auch er über die Straße. Ich gebe weiter. Er senkt den Kopf, stützt sich mit einer Hand auf dem Dach ab. Die Falte auf seinem Rücken. Er nimmt den Hörer, tritt die Glut aus. Ja, wo ist das? Bin auf dem Weg. Oui. Er schließt die Augen. Die Möglichkeit eines zweiten Blicks. Ich rufe später zurück. Ihr Spiel, bevor er sie berührt. Sie sind verhaftet. Wie haben Sie mich gefunden? Comment avez-vous trouvé? C'est mon métier. Das ist mein Beruf. Non, un mort n'arrête personne. Ein Toter verhaftet keinen mehr. Ihr Mund wie eine Mündung. Er steigt ein. Schweigt. I can't give you anything. Sie biss in seine Lippen. But love. Er wechselt die Spur. Seine Finger würden jetzt auf das Lenkrad trommeln. Verträumt in den Rhythmus der Zylinder. Voiture 8 à l'écoute. Je vous passe. Aber seine Hände liegen steif auf dem Leder. Er hat sie wie unter Handschuhen geliebt. Und abgestreift ohne Spur. Nur die Palmen seiner Hände wollen nicht vergessen. Man tötet mit den Freunden die Liebe zu ihren Frauen. Als wären sie ohne die Lüge nichts als eine Lüge. Ein Körper ohne Schatten. Oder ein Gesicht, das aus ihm kommen könnte. Zu zweit ist, gibt es einen Verräter. Und ohne den Verrat kein Vertrauen. Oui. Où ça? Der lange Blick in den Rückspiegel. Die fliehenden Straßen. Was kommen wird. Die Suche hat ihn ähnlich gemacht. On y va, je vous rappelle après. Der Druck in den Schläfen meiner Wachen. Die Endlosigkeit eines Augenblicks vor der Entscheidung. Die Zeit. Des Wartens. Noch nicht. Die Rückseite der Wahrheit. Auf seinem Handrücken die Schläge. Der Kaffee danach. Wir sind alle Figuren auf dem gleichen Brett. Ob schwarz oder weiß. Wir fallen. Kleben in einer Ecke. Und die Angst lässt sich nicht aus den Hemden waschen. Ihr Geruch bleibt am Kragen hängen. Sie steigt Knopf für Knopf. Bis unter das Kinn. Sein Kehlkopf schmerzt. Wer ist schon unschuldig? Qu'est-ce que je fais de la valise? Nicht einmal der Zufall ist es. Cadeau pour le commissaire Lemoyne. Apporte-lui tout de suite. Wenn er dir das Glück aus den Augen stiehlt und nur das Blau bleibt. Voiture 8 à l'écoute. Je vous le passe. Kalt und klar für das Lächeln des Hohns. Oui. Où ça? Und den nächsten Kreidestern, den der Regen in den Rinnstein spült. Morgue Plain. Der Papierkorb quoll nicht gerade über. Er war leer wie sein Blick auf die Tür, an der außen unter dem Spion seine Visitenkarte klebte. So man überhaupt das Treppenhaus bis zu ihm hochlief. Er saß an seinem Schreibtisch, eine weiße Resopalplatte, berührt nur von der Langeweile, dem Aschenbecher, den Kaffeerändern der übervollen Tassen, wenn er mit dem Knie gegen die Kante stieß. Und immer wieder das Staccato seiner ungeduldigen Fingerkuppen. Warten, worauf? Warum warten? Keiner wird anrufen. Hinter seinem Rücken über den Schulterpolstern seines Jacketts hängt dort über die ganze Wand aufgefaltet und gebügelt der Stadtplan von Paris. Der Fremden mit ihren Sackgassen, Ausfallstraßen, Hafenanlagen und abtauchenden Tunneleinfahrten, den unerwarteten Labyrinthen voller Monster, den sich immer zu vermehrenden Gleisen, den Breitbandboulevards, die so gerade laufen wie nie seine müden Gedanken. Zu müde, um einfach nur wirr zu sein. Bien sûr que c'est une histoire de dingue. Qu'est-ce qui n'est pas dingue de nos jours? Hätte er für seinen Kopf ein Verzeichnis der Straßen, in die er einbog, durch die er Schatten rannte, schlich, durch die er besoffen stolperte, in denen er auf dem Boden lag, in seinem Blut, oder an eine Wand gelehnt, die Hand auf dem Bauch, das Hemd kartografiert von Schleifspuren, die Straßen, in denen er träumte, Hand in Hand zu gehen. Eine große Bagnole. Ein Range Rover. Quelle couleur? Rouge, tomate. Si c'est ce que je croyais, on cherche. Und die er alleine verließ, so wie er sie alleine betrat. Pourquoi? Parce que j'en sais, moi. Détachez-moi. Die Straßen mit den Hotels ohne Fragen. Jedes Zimmer eine Straße. Auf was wartete er? Die große wilde Verfolgungsjagd. Von der Dusche zum Waschbecken, über die Spiegeleier bis in seine Unterhosen. Und er würde sich doch nicht einholen, festmachen, befragen. Ins Gesicht schlagen. Und stände da am Ende nur mit dem Flaschenhals im Griff, an dem die Zeit klebt und nach Anis schmeckt. Es war zum Heulen. So zum Kotzen war es. Vous êtes dans le noir. Je vais nous préparer un truc fort. C'est à base de rhum et de crème de banane. C'était le cocktail préféré de Louise. Elle disait que ça excitait les mecs de l'avoir préparé les cocktails. C'est le genre de choses qui vous excitent, vous ? M'aimiez pas beaucoup. Bis die Tür aufsprang und alles zu ihm kam, als träumte er noch immer. Zusammengekrümmt wie ein Embryo auf seiner Schlafcouch. Leichenblass wie das Mädchen im Türrahmen, das vor ihm stand und zu glühen schien. Im Gegenlicht des Treppenhauses. Bis sie fiel. Un bloc rouge et glacé. Die einzige Moral, die uns bleibt, sagte er und drückte langsam zu, ist die Präzision. Das Glas ist wie ein Lachen mir zerbrochen, wie das Lachen einfriert in ihren Gesichtern. Die Züge, der kühle Blick, ein Herz, das sich unter der Kälte zusammenzieht. Das Herz in einem beschlagenen Glas, das zwischen den Fingern bricht. Die Splitter hier in meinem Blutkreislauf, doch das Laufen im Kreis, die Schienen durch Schächte, das Wechseln der Gleise, die zirkulierende Luft. Die Stimme singt noch immer und röchelt sich zu Tode und bricht selbst. Die Nacht ist eingebrochen in die Zuversicht der schwerelosen Stunden des Nachmittags. Der Mond liegt wie eine Mündung auf die Wand aus Schwärze gestützt. Die Vögel schlafen in ihren Käfigen vor den Fenstern und verlieren unter ihren Flügeln die Erinnerung an das Fliegen, schrecken auf im Traum, zerfetzt in den Turbinen der Flugzeuge am Himmel, wie sie steigen und fallen, wie das Töten immer ein Stück tiefer, bevor du am Boden zerschellst oder auf einem Wort am Grund deines Herzens, wie es da liegt und alles sagt. Und jedes Glas zittert, wenn es auf ihm steht und bricht. Beim letzten Druck einer fremden Hand auf die Brust. Nichts ist so präzise wie der Tod hinter der Scheibe, die dich vom Leben trennt, wenn sie sich langsam vor deinen Augen schließt mit dem Singen ihrer trockenen Hydraulik. L'aîné des fers chauds. Es ist besser, unterwegs zu sein, als anzukommen. Jahre fliegen vorbei. Die Sommerfelder, der Horizont aus Sonnenuntergängen. Der Reservekanister läuft aus. Das Blut aus der offenen Wunde über dem Auge. Es schwillt zu. Wie die goldene Zukunft. Nachdem sie im Ring lag. Doppelschlag. Und zu Boden ging. Punch. In die Knie. Ausgezählt. Und abgetragen. In einem roten, verschwitzten Seidenmantel. Leicht faltbar mit bandagierten Händen. Den wunden Fingerknöcheln am Lenkrad. Jetzt den Blick vorbei am Zeiger der Benzinuhr auf die Straße Richtung Süden. Im Rückspiegel die Parallelspiegel des Badezimmers in Paris. Die Unendlichkeit eines einsamen Gesichts, dessen stolze Angst er durch die Schluchten und trägen Gebirgsfalten zieht. An den Weiten der Steppen vorbei, zur Küste tief in die Schwüle der Canyons, in eine Sprache, die ihre Erinnerung verloren hat und nur noch schwitzt. Die Sümpfe, der Treibsand, alles sackt ab, geht unter. Nur die Gier stirbt nicht ab. Il y a trois sortes d'hommes. Lesquels? Il y a les moutons. Les léopards. Et puis, les chacals. Je vous suis. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous classez. Exception faite de celle des moutons, bien entendu. In der Hitze die Neurosen der Irren, Träumer und Verlierer, dort hinter den Fliegengittern. Die Geschwister wie trunkene Pflanzen ineinander verschlungen. Alles steht still hier. Und nutzlos schlagen die Herzen. Und fallen wie die Mücken von der Wand, wenn ihr Tag vorbei ist. Hätten die Menschen die Häute der Alligatoren, würden sie einander zu berühren wagen, ohne Gewalt. Hier ist er am Rand seines Traums, an der Grenze der Freundschaft. Wenn die beiden je Freunde waren, mehr als ein Koffer voll Geld zusammenhält mit klebrigen Scheinen, deren Buchstaben die Ameisen fressen auf ihrer Reise. Der Grünstich in allem. Das Rot am Ende. No credit. Rappelez-vous d'une conversation que nous avons eue en quittant New York? Je m'en souviens. Je vous ai dit. Non, je ne sais pas ce que je vous ai dit, qu'importe. C'est ce que je ne vous ai pas dit. J'étais inquiet à ce moment-là de savoir ce que je pensais de vous. Plus exactement, ce que je pensais de vos possibilités d'avenir. Parce que c'est ça, et pas autre chose, qui vous a toujours tracassé. Der Alte wird sterben. Ob sie noch immer dort sitzt, in dem Café am Boulevard, den kleinen Löffel an der Tasse. Und auf ihn wartet? Die Lichter gehen aus, es fängt zu regnen an. Und schwere Tropfen prallen vor ihr auf die Steinplatte. Die Schläge klingen sie mit geschlossenen Augen. La poche. La clé. Caracas. Die linke, die rechte. Er geht zu Boden. Er ist hinter ihrem Rücken verschwunden. Vous et votre clé. Que le diable vous emporte. Könnte er jetzt seinen roten Mantel um ihre Schultern legen? Monsieur Ir. Sie starb mit kaum 20. Das ist kein Alter zu sterben. Er wartet. Er nimmt sich die Zeit, auf Antworten zu warten. Die Worte, die wie heißes Blei in seinen blauen Augen zerfließen, bevor er sie dreht, wendet. Mit Bedacht, immer mit einem fragenden Lächeln, als wären manche Alter besser zu sterben. Er beobachtet ihn. Die Akribie der kontrollierten Herzschläge. Das Ritual, gegen den Rhythmus der Welt zu atmen. Die Präzision in den Gesten des Alltäglichen. Ohne Bedeutung. Die zärtliche Verschwendung an das Nutzlose. Wer könnte das getan haben? Eine zerrissene Papiertüte. Tomaten rollen die Treppen hinunter. Wer könnte das getan haben? Der Mann rennt und rennt. Von Wand zu Wand. Von Straßenseite zu Straßenseite. Stürzt. Steht auf. Man hat einen kleinen Mann gesehen. Wer könnte das getan haben? Natürlich wie immer. Niemand. Kennen Sie niemand? Niemand kennt Sie. Und Sie kennen das Leben nur aus der Beobachtung. Hinter dem Vorhang im untersten linken Fensterquadrat. So gewöhnt ist man an Sie, dass Sie unsichtbar sind. So unauffällig wie ein Schatten ohne Sonne. Auf den zweiten Blick sieht man Sie in der Nacht, wenn der Blitz unerwartet das Fenster erhellt. Und damit Ihre Züge, Ihre Augen fixiert, alle Leidenschaft im Blick, das Feuer ohne Zündkopf, die Lippen ohne ein zweites Paar Lippen, das Verlangen ohne Berührung, außer unter dem Schweiß dort in der Anonymität der Fliesen, der Aufgüsse, der schwarzen Haut am Rücken, die Hitze für Sekunden. Sie starb mit kaum 20. Wie sie dort lag, im Gras hingestreckt, als würde sie schlafen. Oder auf einen Jungen warten. In den Himmel träumen. Niemand wird mehr dieses Mädchen in den Armen halten. Stellen Sie sich das Gesicht Ihres Freundes vor, als er es erfuhr durch mich. Das lässt sie kalt. Nein, sie hatte keinen Freund, sie war allein. Wie sie. Was machen mit diesen weißen Mäusen im Käfig? Warum falten sie sie in ein Stück Stoff und werfen sie von der Brücke in den Fluss, als könnten sie bis ins Meer treiben und würden nicht zu Futter den Fischen werden? Glauben Sie an Unschuld? An eine bleiche Unschuld? An Ihre? Sie sprechen mit keinem. In Ihrer Seele liest man einen Fahrplan zu Orten, die zu existieren aufgehört haben, außer in Ihrer Hoffnung. Als die Tür sich öffnete, hätte ich mit jedem gerechnet. Nur nicht mit Ihnen. Monsieur Ir folgt ihm. Er läuft zu schnell, so außer Kontrolle. Ohne Bedacht, er fällt, rutscht, hängt an der Dachrinne, lässt los, stürzt hinab in die Tiefe, in die Menge. Nie kannten sie diese Menschen ohne Leidenschaft im Sturz. Er stürzt. Ein Blick, als hielte die Zeit an. Ein Blick auf seine Liebe, im Fenster, hinter der Scheibe. Sie, die ihn den Unschuldigen verriet. Er ist der Mörder. Sie, die er beobachtete als der Chronist ihrer Herzschläge. Die er ansah, sie, durch die jede Sekunde zum Augenblick wurde und durch sie zu leben wert war. Bis sie zu ihm kam, in seiner Tür stand, mit ihm über die Dächer blickte, ihn plötzlich küsste und das Geheimnis nur mehr etwas zu Verbergendes war. Er kam zurück, denn sie kam nicht mit ihm. Und jetzt stürzt er und zerschellt auf den Boden. Das Blut fließt aus seinem Mund langsam, mit Bedacht. In seiner Hand hat er ein weißes Taschentuch, vollgesogen von ihrem Duft, bis es das Blut findet und färbt. L'homme du train. Nimm dich in Acht vor der Sanftheit der Dinge, sonst schlägt über Nacht dein Herz ohne Grund, und auf dem Grund der Dinge verfärbt sich der Schatten ins Rot. Es schlägt so laut dein Herz, weil du so leise bist. In deinen Wünschen so unsagbar laut, dass dein Trommelfell platzt, wie eine Rose im Frost an einem eiskalten Tag. Wenn deine Hände sie berühren und das Klirren der fallenden Sterne auf dem Boden dich aufschreckt, aus den Träumen, in denen dein Blut gefriert. Und auf den Stromleitungen zittern die Tauben vor der untergehenden Sonne und singen mit geschlossenen Schnäbeln. Einmal aus der eigenen Haut fahren in die Haut eines anderen, unter seine Lederhaut, die Knöchel in den Stiefeln. Einmal das stechende Blau seiner Augen. Die Langsamkeit, die wie eine Drohung ist aus Erfahrung. Die Müdigkeit in den Kugellagern der Lider. Der schwarze Rollkragenpullover bis unter die Augen gerollt. Für eine Handvoll Blüten, die der Frühling vergaß. Der Abdruck der Finger auf dem Metall. Satt an den Rändern der Seiten. Beim Blättern einmal auf der anderen Seite des Lebens erwachen. Den nächsten Zug nehmen in die Fremdheit. Sprich leise, wenn du über die Liebe sprichst. Das Gewitter unterscheidet sie nicht. Sie ziehen nach der Operation das Tuch über seinen Kopf. Sein Herz so still. Jetzt. Doch ein Traum wächst weiter. Zwei Männer stehen sich gegenüber. Ein jeder wird in die Richtung gehen, aus der sein Gegenüber kam. Und ihm den Schlüssel schenken zu einem Glück, das er nie erreicht hat. Außer im Suchen des anderen. Le feu follet. À ce moment-là, Alain regardait Lydia avec acharnement. Il la scrutait ainsi depuis qu'elle était venue le voir, 3 jours plus tôt. Qu'attendait-il? Lydia détourna la tête, et ses paupières s'abaissant, elle s'absorba. Dans quoi? Dans elle-même? Était-ce elle, cette colère satisfaite qui gonflait son cou et son ventre? Cette sensation sans rayon? Du wirst erwachsen, aber behältst das Herz eines Kindes. Die Arme wachsen, die Haare auf der Brust, du schlägst die Beine übereinander, die Gedanken in deinem Kopf. Aber du hörst nicht auf, die Hände vor dein Gesicht zu halten und zu wünschen, keiner könnte dich sehen. Keiner sieht mich. Und das Leben vergisst dich hinter dem Vorhang, in den du dich mit deinen Kinderwünschen eingerollt hast. Du stehst vor dem Spiegel, einen Spiegel in der Hand, dein Spiegelbild auf der Fotografie, der Spiegel deiner Augen in dem zufälligen Blick der Frau im Vorübergehen. Und vorüber zieht das Glück. Der Augenblick, das Spiel zu verlassen. Dein Spieluhrherz aus Porzellan, den Drehwurm deiner Liebe, den Schwindel, das Trinken, bis alles verfließt, wie nach dem Fliegen an den Händen der Mutter, dem Fliegen im Kreis zum Himmel, in die Arme zurück. Die Wärme. Die Frage. Warum leben? Lebe ich, wenn sie mich nicht liebt? Liebt sie mich denn? Ich liebe das Geld. Die Kugel, die sich dreht auf dem Tisch. In der Trommel. Im Herzen. Wenn das Leben zu langsam ist. Il y a des drogués qui vivent jusqu'à 70 ans. Tout ce que vous risquez, c'est de vous abrutir. Tu en parles à ton aise. C'est un grand risque pour Ursel. Il doit faire son œuvre. Je vous en prie, ma chère. Son œuvre. Une œuvre. Encore des alibis. Mon pauvre ami, vous n'avez aucun sens de ces choses. Die kleinen Schritte zu langsam für das große Glück, das davonrollt, wie der Bus vor der Schule. Wie das Mädchen im Wagen am Anfang der Ferien, in einem trägen Sommer. Ihre Augen hinter der Scheibe. Davon. Ohne dich bleibt nur der Sand zwischen den Fingern. Das Metall. Der Widerstand. Das Verstecken. Je tiens à vous dire, monsieur, Je tiens à vous dire que pas plus que vous, je ne trouve drôle de se coucher sur une tombe. Quand il est si facile de l'ouvrir et de se coucher dedans. C'est tout. Je vous demande pardon, mais je ne m'enivre jamais. Et j'ai un parti pris contre les histoires d'ivrogne. Moi, je suis un pauvre ivrogne. L'alcool, c'est bête. Nous autres, les ivrognes, nous sommes les parents pauvres. Du bist tot. Warum fällst du nicht um? Der erste Schuss fiel früh, viel zu früh. Danach war alles noch möglich. Sogar in einem Moment die Liebe. Nur das Spiel war begonnen, die Kugel rollte. Das Leben ist schön. Ist das Leben schön? Ist es schön zu leben? Für die Schönheit im Tod? Wenn das Herz sich entspannt. Figurez-vous que je suis un homme. Eh bien, je n'ai jamais pu avoir d'argent ni de femme. Pourtant, je suis très actif. Seulement, voilà. Je ne peux pas avancer les mains. Je ne peux pas toucher les choses. D'ailleurs, quand je touche les choses, je ne sens rien. Was bleibt? Die Ränder im Gesicht der Traurigkeit. Müde vom Suchen. Dem gefunden werden. Die Finger suchen das Herz, den Knoten. Die Finger immer zu kalt für die Welt, die Hände zu taub für die Haut, als regnete es immerzu in ihnen. Immerzu der Regen, die Nässe und die Kälte, die erfolgt in den Gliedern. Die Mechanik ohne Seele, die Erschöpfung zu atmen, ohne Luft zum Leben in der Kehle. Sie abzuschnüren, um sie den anderen zu nehmen und das Spiel zu verderben. Am Ende. En tout cas, nous nous effaçons très vite. Alain, tu es parti. Je ne suis pas parti, mais je vais partir. Je vais partir. Je suis en retard. Aimer. Du liebst mich nur, weil ich da bin. Der Zigarettenanzünder klemmte. Man sollte nicht jeden Tag leben, dachte er sich und suchte seine Streichhölzer in der Manteltasche auf der Rückbank, während er mit der linken das Lenkrad hielt und aus einem Reflex, als er die Nummer in seiner Schrift auf dem Heft sah, ohne es zu merken, die Spur wechselte. Es war ihm egal. Er stieg auf die Bremsen vor der Stoßstange des LKWs, schlitterte, ließ sich zurückfallen, bis auf seine trockene Zigarette, den feuchten Tabak zwischen den Lippen. Er sagte nichts. Warum weint sie nicht? Der Nebel wurde dichter. Er kurbelte das Fenster herunter. Die Zigarette brannte noch immer nicht. Der kalte Wind strich ihm über die Stirn. Er rieb sich das Auge, als wäre es der Rauch aus den Mundwinkeln und nicht das Schweigen. Ja, er liebte sie. Nein, er wusste es nicht. Nicht mehr. Sie kramte in ihrer Handtasche. Die nackten Knie gegeneinander gepresst. Ihr musste kalt sein. Es regnete, als sie zum Auto liefen. Durch den Regen liefen. Und lachten. Ihre Handtasche unsinnig über ihren Haaren. Die kleine Handtasche. Sie musste noch nass sein. Er sah die Tropfen auf ihren Knien. Sie fand ein Feuerzeug. Es war nass. Beim dritten Mal zündete die Flamme. Einfach... weil ich da bin, wiederholte sie. Und wenn sie nicht da ist, wen liebe ich dann? Einen Apfelbaum. Er erhöhte die Frequenz der Scheibenwischer, obwohl der Regen schwächer wurde. Er schlug gegen das Glas. Er hatte ihn mit seinem Handrücken ins Gesicht geschlagen. der Ring und das Auge. Sie hatte nichts gesehen. Er würde ihr einen Brief schreiben. Einen Brief zwischen die Scheibenwischer geklemmt, bis der Regen kommt und die Worte nimmt. Sie fließen auf die Straße unter die Räder. Sie kommen ins Rutschen. Der zweite Schlag mit dem Fuß traf ihn härter. Dann entsichert und auf die Schläfen gesetzt. Es geht alles ganz schnell. Zu langsam. Viel zu langsam. Er wollte ihr noch. Ich wollte. Der Zigarettenanzünder springt aus dem Armaturenbrett. Er liegt zwischen den Sitzen und Scherben und glüht im Dunkeln nicht weit von seinem Mundwinkel, aus dem das Blut rinnt. Draußen lieben sich die Gräser im Wind. Rien ne va plus. Sie hat keine Miene verzogen. Die Reglosigkeit ihrer leicht geöffneten Lippenbögen, als müsste jedes Wort seine Flügel zwischen ihnen ausbreiten. Und wartet nur auf einen Hauch aus ihren Lungen. Er beobachtet sie. Wie sie die metallischen Fingernägel spreizt, die eingefahrenen Gesichtszüge zu halten, ihren abwesenden Blick kühl unter Wimpern wie Fieberkurven. Er wünschte, sie würden brennen, wenn er es wollte. Sonst nahm er einfach ein Streichholz. Eine Schnur. Aber jetzt... Der Bremsbelag auf seiner Stimme. Als sie aufsteht, der letzte Augenblick, sie anzusprechen. Bevor er sieht, dass seine Augenringe und Tränensäcke auf den verspiegelten Gläsern ihrer Sonnenbrille überblendet werden von funkelnden Felgen. Seine eingefallenen Wangen vom harten Glanz des Chroms. Er hat das Feuerzeug noch in der Hand. Doch ihre Zigarette bleibt im Aschenbecher liegen, unberührt von ihren Lippen. Die Fahrertür öffnet sich. Es wäre ein Kinderspiel, ihn aus dem Wagen zu ziehen. Aber er kann sich nicht bewegen. Die Wunde. Er sieht einen Schatten sich auf dem Beifahrersitz schieben. Beim Einsteigen dreht sie... Der Engel. ...den Kopf. Eine Strähne fällt über ihre Brillenränder. Wie ein Strich. Über sein Gesicht. Sie blickt zurück. Er richtet sich auf. Ein Lächeln in halber Geschwindigkeit. So ein Lächeln, das sich einbrennt. Für den letzten Moment. Doch es gilt nicht ihm, sondern dem bleichen Abräumer hinter seinem Rücken, der ihre Zigarette nimmt, sich von ihm Feuer geben lässt und danach seine Hand berührt mit einem Fingertippen, bevor er die Münze auf dem Tisch aufhebt und blind in die Luft wirft. Adieu, l'ami. Sein Ritual. Er sitzt in einer Bar, auf der Rückbank eines Wagens, hinter abgedunkelten Scheiben, in einem Hinterzimmer am Strand, im Dreck. Während der Einschläge an einem Schreibtisch, unter der Einflugschneise im obersten Stockwerk, nachts, übermüdet. Das Glas vor ihm ist immer voll, fast voll. Es ist ihm nicht voll genug. Er lächelt. Deutet ein Lächeln an. Er gießt nach. Aus einer Flasche oder einem anderen Glas. Drückt den Knopf auf dem Automaten. Gießt den Kaffee aus einem Pappbecher in seinen Becher, bis er randvoll ist. Er wettet mit den Augen, bevor er spricht. 5 Münzen. In seinen Pupillen ein Reflex. 5 Münzen und es fließt nicht über. Taucht den Rand der ersten Münze in den Spiegel der zitternden Oberfläche. als könnte das Silber, könnten seine Kerben die Schwärze aufsaugen. Die Schatten der Deckenlampe fallen über seine Augenränder auf die bewegungslosen Lippen. Die Münze sinkt, klirrt auf den Boden. Schallwellen. Eine Patrone fehlt in der Trommel. La dernière. Sie schnappt zurück in die Justierung. Die nächste Münze. Das Aufsaugen. Das Eintauchen. Das nach unten gleiten. Der Aufprall. Die Wellen zu den Rändern. Das Schweben der Flüssigkeit über dem Glas. In der Luft Scheinwerfer am Himmel. Der Moment, bevor der Streichholzkopf sich entzündet. Ein Zug, der Sog in den Fingerkuppen, die nächste. Der Kopf fällt, die Ziffern drehen sich zum Boden, summieren sich. Die Wahrheit hat zwei Seiten. Sie kostet dich den Kopf oder du zahlst drauf. Nur die Lüge lässt sich unendlich kombinieren. Und zahlt sich aus. Am Ende, wenn die Türe sich öffnet für die Leere und eine andere sich schließt hinter dir, bis der Raum voll ist mit deiner Angst. Randvoll mit deinem Herzschlag. 1, 2, 3, 4. Il m'a toujours pas dit pourquoi il manque en bas, Toby. Ça aussi, je trouverai. Alors, il en manquera deux. Je te revois plus ici. Und die Münze fällt. Und die Wände sind Beton. Der Boden Stein. Und nicht aus Glas. Kein Fenster. Grau. Kein Pappbecher in der Faust. Weißes Plastik. Der Kaffee. Yeah. Beim Gehen die Fragen auf dem Tisch. Eine Wette. Jede Wette, er war nicht allein. Es ist alles nur Zufall. Und das Fallen ist ein Echo im Kopf, das nicht zurückfindet. Rien ne va plus. Die Null gewinnt. Der Kopf in der Schlinge. Das Rund um ein Nichts. Die letzte Münze sinkt. Der Kaffee rinnt über den Rand des Bechers, läuft über, wechselt die Seiten. Haben Sie Zucker? Er legt den Würfel in die Pfütze. Sieht zu, wie er sich vollsaugt. Er wird dir nicht verraten, wie der Morgen die Nacht verrät an den Tag. Er wird ihm im Vorübergehen Feuer geben, wie eine Hand zum Abschied, ein Adieu in den Lungen. Allumez le feu. Gib mir Feuer. Was willst du machen? Diese kleine mörderische Welt ist auf den Unschuldigen aus. Was? So wird das nichts. Du brichst dir allen die Köpfe ab. Nimm mein Feuerzeug. Ich habe es von dem Letzten. Er hat mich gelangweilt, aber sein Feuerzeug hat mir gefallen. Ich war dankbar und habe es kurz gemacht. Du willst doch eine Zigarette, nicht? So lange hast du Zeit, mir deine Geschichte zu erzählen. Diese kleine mörderische Welt bringt immer wieder Lebende und Tote durcheinander. Du bist so ein Fall. Du bist irgendwo dazwischen. Soll ich dir den Filter abbrechen? Du gewinnst keine Zeit, wenn du mit Filter rauchst. Aber der Tabak auf der Zunge, das ist nicht schlecht. Man schmeckt noch was. Einer muss Ordnung schaffen. Der Menge bleibt nur zu bestatten und in den schwarzen Himmel zu schauen. Ich liebe es, wenn sich die Wolken Feuer geben und an der Sonne entzünden. Soll ich nun den Filter brechen? Du kennst das Geräusch. Man fängt klein an. Der Hals einer Zigarette, der schlanke Hals einer Frau, der bis zu den Augenbrauen reicht, der Hals eines Unbekannten, verdeckt von seinem Mantelkragen und dann von deinen schweren Händen. Ich sehe, wie kräftig sie sind. Und dann der dürre Hals des armen Versagers am Strick in der Garage. Der umgerissene Stuhl und der Kratzer davon im Lack des Kotflügels. Ich hasse diese Dilettanten. Man hat das Leben in seinen Händen, bis es bricht. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Das Blut wird kalt. Die Kraft lässt nach. Ein Schuss in den Rücken beim Bücken. Eine Verspannung im Genick auf einen Schlag. Die Menge begreift nicht, wie schwach die Mörder sind. Die Worte gleichen immer mehr Geräuschen. Du schraubst sie an die Mündung und ein dumpfer Klang bleibt zurück, als flögen Kissen durch die Luft. Je länger ich rede, desto mehr Zeit stehle ich dir. Aber deine Geschichte wird kurz sein. Und ich bin ein schlechter Zuhörer. Es gibt keine Liebe, die einen nicht quält. Deine wollte sich nicht länger quälen lassen. Ich mache Fehler. Du hättest den Lippenstift auf dem abgebrochenen Filter schmecken können. Ein Abschiedskuss. Jetzt hat ihn der Regen. Noch ein paar Züge nur. Warum schweigst du? Wenn der Vogel nicht singt, so ist das ein schlechtes Zeichen. Nur eine Silbe. Gut. Ich drücke sie für dich aus. Le Samouraï. Sein Gesicht, ein gletscherblasse Haut im gedimmten Licht. Die schwankende Glühbirne an der Decke umschreibt ihr Sonnensystem. Die Fliegen zerplatzen an der Hitze, kreisen um sie wie schlaftrunkene Planeten. Der Himmel begnügt sich als Hintergrund eines vom Türzug flatternden Geldscheins. Die Unterwelt. Ein leergeräumter Tisch. Französische Karten. Handrücken. Die abgestreifte Uhr. Der Morgen. Ein Geräusch vom Hinterhof. Fingerknöchel. Der gleichmäßige Zug an einer Zigarette. Vier Männer auf vier Stühlen. Einer auf dem Bett. Das Hotelzimmer verstaubt. Der Wasserhahn tropft im Bad. Eine Dame weggedrückt. Die Straße. Nur nicht rennen. Das Glücksspiel des Schlüsselbundes. Einer wird passen. Nein, der Nächste. Er kommt immer näher. Jetzt die letzte Chance. Der Motor springt an. Der goldene Horizont in der Flasche sinkt zum Boden. Er trinkt. Ihm fehlt Herz, die dunkle Garage, das Ritual, das Wechseln der Nummern. Fünf aufeinanderfolgende in einer Farbe. Das Schild, die Scheine, die Waffe im Fluss. Danach das Taschentuch zurück in der Manteltasche. An der Stirn der Schweiß, ohne den er liebt. Der zärtliche Strich über die Krempe des Hutes. Er verliert nie. Die Könige fallen unter den Schreibtisch auf den Teppich. Der schwarze Spaten. Ein Kreuz in der Zeitung. Daneben das Parallelogramm aus Blut. Er friert seine Züge ein, als zählten seine Wangenknochen bis 10, bevor sie sich bewegen. Er ist ein unbeschriebenes Blatt. Das Ass im Ärmel der Falschspieler. Er läuft durch die Labyrinthe unter dem zerstreuten Straßenglück der Boulevards, windet sich aus dem Schlagschatten der Blicke, zwängt seine Schultern aus einer sich schließenden Tür. Er ist allein mit seinem Atem, dem Nachhall seiner Schritte auf dem blank gesprühten Fliesen. Auf einer Brücke wird es einen zweiten geben. Ein paar, mehr nicht. Die Glühbirne vergeudet sich an die Kälte seiner Augen. Der Lärm von Absätzen auf der Treppe. Er spielt das Letzte aus. On m'a payé pour ça. Warum sollte er einen Betrug verzeihen? Polar. Hörspiel von Albert Ostermeier. Es sprachen Peter Mattitsch, Wolfgang Michael, Nina Kunzendorf und Wolfram Koch. Ton und Technik Helmut Schick und André Buscharepp. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Musik Hans Platzgummer. Regie Ulrich Lampen. Produktion Hessischer Rundfunk 2007. Redaktion und Dramaturgie Peter Liermann.